willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. In der letzten Folge habe ich mit Leni und Klaus über Podcasten gesprochen. Da kam die Frage auf, ob ich mich für das Interviewen entschieden habe. Nein, ich möchte gerne Interviews führen, aber auch Folgen machen, indem ich erkläre, wie ich zu dem Hobby gekommen bin. Eventuell ein Hobby aus meiner Sicht haargenau erklären, also in allen Einzelheiten, zum Beispiel beim Basteln, was eine Stanze ist, beim Nähen, was eine Nähnadel ist. Vielleicht auch Hobbys, an denen ich gescheitert bin oder die ich noch gern machen möchte, aber nicht unbedingt als Hobby dauerhaft, sondern testen wie Fallschirmspringen, das würde ich auch einmal gerne machen. Soll ja um alle Hobbys gehen und nicht nur um die Hobbys, die ich selber mache. Natürlich kann ich bei denen mehr mitreden, weiß mehr, aber bei anderen kann ich dann eher Fragen stellen, da fallen mir bestimmt mehr Fragen ein, als bei Hobbys, die ich selber mache, weil man da schon mehr denkt, das ist alles selbstverständlich. Wer also gerne mal mitmachen möchte und über sein Hobby reden möchte, kann mich gerne über die Website kontaktieren, über die PodWG läuft das. Und wer nicht genau weiß, wie das mit dem TeamSpeak-Server geht, der kann auf der Cache-Frequenz-Seite lesen, da ist das haargenau erklärt. Besser erklären kann ich es nicht. Im TeamSpeak-Server habe ich einen eigenen Raum, da können wir dann quatschen. Kann auch gerne zuhören. Über Audiokommentare würde ich mich auch gerne freuen. So, und nun kommen wir zu den bisherigen Kommentaren, die ich auf meiner Seite erhalten habe. Bisher nur ein Kommentar eingegangen? Ich habe einen Kommentar von Sönke bekommen. Hallo Malis, eine tolle Folge hast du da produziert. Das Intro ist nicht so meins, aber das Gespräch mit Klaus und der Leni war super. Ich hoffe, es gibt noch viele weitere Folgen. Liebe Grüße, Sönke. Liebe Grüße zurück, Sönke. Ich freue mich auch auf Folgen von deinem neuen Podcast. Spreche nur jedes Mal falsch aus. Camping-Caravan-Podcast oder Caravan-Camping-Podcast. Aber ich habe die Seite ja verlinkt. Unter meinen, Warum Ladies Talk habe ich Empfehlungen von mir und da bist du zu finden. Vielen Dank für deinen Kommentar, ich habe mich sehr gefreut. Nun zu meinem allerersten Hobby, gleichzeitig nicht mein Bestes ist oder war. Schon als kleines Kind in Tönning, da bin ich geboren, habe ich gemalt. Eher Strichmännchen würde ich es nennen. Mit einer Sonne und Bonnie, den Hund meiner Tante. Bin nur die ersten 3 bis 4 Jahre dort aufgewachsen. Da wurde viel platt gesprochen, das habe ich aber nie so richtig gelernt, aber deswegen rede ich manchmal auch ein bisschen komisch. Platt, bayerisch, kommt alles zusammen. Nun, ich schweife ab. Ich habe also gemalt und in meinen kleinen lila Plastikkoffer die Notizzettelbilder gepackt und vor der Haustür meiner Tante versucht, welche zu verkaufen, weil da kamen die eher vorbei, das war in der Nähe der Kirche. Ich glaube, eins habe ich sogar da verkauft. Als Wochenmarkt oder Jahrmarkt war, habe ich neben einem Kleidungsverkäufer auf dem Boden bzw. auf so einer Bürgersteigkante gesessen und welche versucht zu verkaufen. Beziehungsweise einige Spenden habe ich bekommen. 10 Pfennig war es damals, wollte ich gerne pro Bild haben. Oder auch nur 5 Pfennig, aber die meisten haben 10 Pfennig gegeben. Und der Kleidungsverkäufer, neben dem ich saß, hat mir sogar 50 Pfennig in meine Box gepackt. Das hat mich sehr geprägt, weil er wollte kein Bild haben, partout nicht. Ich wollte ihm unbedingt ein Bild geben, aber er wollte keins haben. Das hat mich so geprägt, dass jemand Geld gibt, der eigentlich augenscheinlich auch nicht selber viel hat und nichts haben möchte dafür, dass er einfach so ein Kind helfen wollte. Das fand ich schön. Ne, er hatte nichts erwartet. Falls du mich hörst, vielen Dank für diese tolle Erfahrung. Ich habe nie richtig zeichnen gelernt. Dafür habe ich einfach kein Talent. Ich male trotzdem gerne zur Entspannung manchmal. Und dann ist es toll, wenn welche das würdigen, auch wenn das nicht unbedingt hübsch ist. Aber ein Künstler bin ich deswegen nicht. Nie geworden. Bin begeistert, wenn jemand zeichnen oder malen kann. Also wer wirklich Lust hat, soll es einfach machen. Auch wenn es am Ende in der Tonne landet, aber das Gefühl, seine Seele baumeln zu lassen beim Malen, ist einfach schön. Also zumindest für mich. Also malt einfach drauf los. Ich habe immer noch mal Sachen da zu malen, aber ich habe eher wenig Zeit dafür übrig, weil anderes einfach noch mehr Spaß macht als das Malen. Malen ist auch nicht ganz so kostenintensiv wie viele andere Hobbys, weil man Stifte ja meistens zu Hause hat. Mal wenn man Kinder hat, hat man auf jeden Fall viele Buntstifte, Bleistifte, Kreiden, Pipapo, alles Mögliche. Gescheitert bin ich weil es nicht so schön ist und ich nicht zufrieden mit den Ergebnissen bin. Das störte mich dann selber, wenn es mir nicht gefällt. Aber Scheitern gehört auch zu diesem Hobby dazu. Das ist was völlig Normales. Werde wahrscheinlich ein paar Bilder anhängen, die ganz neu, ganz alt sind. So wie auch Encaustic. Das ist Malen mit Wachskreide, was man schmilzt. Also entweder hat man so ein, wie heißt das? Ähnlich wie so ein Brennstift, aber halt zum Malen. Da hat man dann ein Dreieck drauf oder wie ein Stift und kann damit dann das Wachs hin und her schmelzen und malen. Meistens macht man das mit sowas wie einem kleinen Bügeleisen. Dann entstehen auch schöne Bilder. Aber aus dem Hobby bin ich schon ewig raus. Das habe ich mal vor 13 Jahren angefangen und ein Jahr lang wirklich gemacht mit allem, was dazugehört. Und da wusste ich auch noch, wie alles heißt, aber mittlerweile weiß ich nicht mehr. Ich habe die Bilder noch alle aufgehoben, auch einige eingescannt. Perfekt sind sie nicht. Man kann vieles besser machen. Es gibt so tolle Künstler, die können daraus richtig tolle Meisterwerke zaubern. Aber da gescheitert bin ich nicht, weil ich finde einige Bilder schön, aber auch kein Meister drin. Und dann wechselt man auch mal ganz schnell das Hobby. Zum Thema Zeichnen kann ich die Kunst des Zeichnens Tiere von dem Top-Verlag empfehlen. Das ist praxisnah und gut erklärt. Sogar ich konnte daraus was zeichnen, was man als solches Tier auch erkennen konnte. Aber es ist sehr schwierig und anstrengend, deswegen ist das nicht weiter für mich. Also, wer gerne ein großes Buch von Tieren zeichnen haben möchte, kann sich gerne melden. Ich habe hier eins rumfliegen. Dann empfehle ich euch noch, wenn ihr gerne Comics liest, die Miezekäscherin, werde ich verlinken. Ist eine sehr gute Zeichnerin. Sogar beim Stempeln kann man malen und zeichnen, wenn man möchte. Das werde ich aber dann beim Stempeln näher drauf eingehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören.